SWR 2 Eckpunkt. Mit 8 den ersten Joint. Cannabis als Einstiegsdroge. Von Sabine Eichhorst. Als ich dann angefangen habe zu kiffen, das kam eigentlich durch Freunde. Ich hatte viel Stress mit meinen Eltern, bin dann zum Kumpel gefahren. Die haben schon länger gekifft. Irgendeiner hat es dann halt mal mitgebracht und hat dann halt gesagt, ja, wollen wir es nicht mehr ausprobieren. Dann haben die von der Bong gezogen und haben dann zu mir gesagt, ja, ich muss ziehen, und haben mir die Bong am Mund gehalten, die Nase zugehalten, bis ich gesagt habe, okay, ich ziehe von allein. Und ich habe dann halt gemerkt, damit kriege ich meine Depression irgendwie weg. Damit schaffe ich es eben nicht, die ganze Zeit an meinen Alltag zu denken. Mit 12 habe ich meinen ersten Joint geraucht. Mit 11. Mit 9 Jahren. Das erste Mal mit 8 Jahren. So, jetzt wegen dem... Ja, es waren auffällig früh im Bett, haben Video geguckt und... Wohl nach den ganzen Querelen gestern kann ich mir das gut vorstellen. Es war so unruhig gestern, ne? Ja. Morgens gegen 8:30 in einer Entzugsklinik. Draußen zwitschern die Vögel und die Sonne bricht sich in den Zweigen der alten Bäume. Drinnen riecht es nach Frühstück. Seit rund 4 Jahren gibt es eine gesonderte Kinderstation, denn die Patienten werden immer jünger. Cannabis ist Kult unter Jugendlichen, quer durch die gesamte Bevölkerung. Die Zahl der Abhängigen steigt so schnell und stark wie nie nach 1945. Eine Gruppe Mädchen und Jungen räumt den Frühstücksraum auf. Sie sehen aus wie Grundschüler. Sie sind hier, um zu entgiften. Einer von ihnen ist Alex. Er ist 19, sieht aus wie 15 und hat mit 12 oder 13 zum ersten Mal gekifft. Das hatte eine ganz komische Wirkung irgendwie, also total nur am Lachen gewesen. Wir sind rumgesprungen, haben rumgelacht und es war eigentlich ganz nobel das erste Mal. Und ich habe dann halt gemerkt, so, jetzt damit kriege ich meine Depression irgendwie weg. Ich bin sehr traurig und denke über alles sehr viel nach und gebe mir auch immer über alles so die Schuld. Und da konnte man einfach alles vergessen, den ganzen Streit zu Hause, man konnte alles vergessen. Man hat halt nur Wochenende oder man hat sich halt mal in der Woche getroffen. Also ich habe auch nie mehr Joint angefangen, also ich habe gleich Wasserpfeife geraucht. Es wirkt viel schneller. Beim Joint, da muss man manchmal noch so 5 Minuten warten und halt bei einer Wasserpfeife geht sofort in den Kopf. Und ja, das ging innerhalb von 2 Monaten, war das täglicher Konsum. Alex ist nervös. Sein Gesicht verschwindet fast unter einer Baseballmütze. Er wippt ständig mit den Füßen. Er wirkt wie ein verängstigtes Kind, das sich große Mühe gibt, all die Aggressionen, die in ihm brodeln, unter Kontrolle zu halten. Meine Mutter ist gestorben, als ich 6 war. Meinen Vater habe ich eigentlich erst vor 3 Jahren kennengelernt. Und dann bin ich halt in eine Pflegefamilie gekommen, wo ich halt nicht unbedingt so akzeptiert wurde, weil sie halt noch 2 andere richtige Kinder hatten. Und es hieß dann immer, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann hat man mich irgendwie auf den Schrank gesetzt oder mich in eine Regentonne gepackt oder immer irgendwie super bestraft und habe halt keine Geborgenheit da gehabt. Und irgendwann fing das dann an mit Schneiden. So mit, ja, so 10, 11 habe ich dann angefangen, mir in die Arme zu schneiden. Und ja, als ich dann angefangen habe zu kiffen, das kam eigentlich durch Freunde. Damit schaffe ich es eben nicht die ganze Zeit an meine Mutter zu denken, an diese ganzen Sticheleien, weil meine beiden Pflegegeschwister waren beide auf dem Gymnasium und ich auf der Hauptschule. Und dann wurde man natürlich auch immer ein bisschen fertig gemacht, weil man war halt der Dumme und hat halt überhaupt nichts hingekriegt. Und ich weiß nicht, das gab mir irgendwie den Kick, ich weiß auch nicht, dass dieses Rohr an den Mund zu halten, zu ziehen und dann halt dieses Loch, was da unten ist, das nennt man ja Kickloch, und das dann einfach aufzureißen und dann das zu inhalieren, das war irgendwie ein Kick für mich. Natürlich, also die ersten paar Male war man natürlich auch cool, man hat sich ein bisschen cool gefühlt und hat gedacht so, ja, ich rauche keine Joints, ja, ich rauche hier Wasserpfeifen, ich bin ja ganz tolle. Das war ihm dann nachher auch egal, also irgendwann hat man es halt wirklich gemacht, weil man es irgendwie gebraucht hat. Julia ist cool, klein, blond, tough. Bei der Morgenvisite ist sie ungeschminkt. Wirkt nicht wie 17, eher wie 13, irgendwie zart, ein Mädchen. Nachmittags zum Interview ist Julia wie verwandelt. Man muss sie suchen hinter ihrem Make-up. Breite, schwarze Lidstriche lassen sie verführerisch und unnahbar wirken, wie eine Hollywood-Schauspielerin in den 50ern. Von ihrem ersten Joint erzählt Julia, als plaudere sie übers Wetter. 8 war sie damals. Wo ich meinen ersten Kopf geraucht habe, war nichts. Ja, dann haben die eine große Tüte gebaut Und weil die alle so ein Lachflash hatten und ich mich gewundert habe, warum bei mir das nicht gewirkt hat, habe ich dann auch von der Tüte gezogen, aber war schon echt easy. Also ich, egal, was ich mir angeguckt habe, musste ich lachen. Dann hat einer irgendein Geräusch gemacht, da musste ich auch lachen. Also es war schon lustig. Also alleine habe ich nie konsumiert. Das habe ich mit den anderen gemacht zusammen, weil die alle selber auch Probleme hatten oder einfach nur so aus Just for Fun gemacht haben. Und dann haben wir das zusammen mal genommen. Wir waren halt auch alle immer zusammen gleichmäßig breit, weil wir gleichmäßig viel genommen haben. Und dann haben wir uns auch gegenseitig verstanden und haben uns zum Lachen und so gebracht. Es ist unheimlich. Es geht nicht um Heroin. Es geht nur um Haschisch. Cannabis wird gern als ungefährlich beschrieben. Ungefährlicher als Alkohol. Todesfälle? Nicht bekannt. Suchtpotenzial? Gering. Für Erwachsene mag all das gelten, nicht jedoch für Kinder. Der Stoff ist potenter geworden und Haschisch dient nicht mehr der Abgrenzung von den Eltern, der Stärkung der eigenen Identität, wie 1968. Heute kiffen Kinder, weil sie schwach sind. Sie versuchen, ihre Ängste, ihre Schwächen zu betäuben, persönliche, familiäre, soziale Probleme zu bewältigen. Die Folgen des frühen Konsums reichen von Angststörungen über Psychosen bis zu Schizophrenien. Die Konzentrationsfähigkeit leidet, das Denkvermögen, das Gedächtnis. In der Pubertät lähmt regelmäßiger Cannabiskonsum die physische und psychische Entwicklung. 20-jährige Kampfkiffer weisen mitunter den Entwicklungsstand eines 14-Jährigen auf. Eltern wissen oft nicht, wie sie reagieren sollen. Meine Pflegemutter hat immer gemerkt, wenn ich oben geraucht habe, aber das hat sie nie gerochen. Ich weiß auch nicht, warum. Sie hat es nie gerochen. Ich habe das ungefähr 4 Jahre, habe ich das, ohne dass sie es gemerkt hat, zu Hause gemacht. Ich glaube, meine Pflegeschwester hat mich verpetzt. Jedenfalls kam ich dann nach Hause und dann hat sie mich nur angeguckt und meinte nur so, wie siehst du denn aus und kann ja nicht angehen und ich bin ja so enttäuscht von dir. Und ja, sie hat auch gleich gedacht, dass Kiffen wie Heroin wäre und dass man dann super abhängig wäre. Ich weiß den einen Tag nur noch, dass ich dann halt nach oben gegangen bin, nach der Schule, hab einen Kopf geraucht. Bin ich nach unten gegangen, hab gegessen, 15 Minuten später ruft mein Pflegebruder noch, es brennt, also oben in meinem Zimmer. Bin nach oben gegangen, auf meinem Bett 10 bis 15 Zentimeter große Flammen, alles schon verqualmt. Hab das Feuer dann selber gelöscht, hatte auch eine leichte Rauchvergiftung. Und als ich dann aus dem Krankenhaus kam, hieß es dann, ich hatte mein Zimmer im Drogenrausch angezündet. Nur das war dann halt genau der Punkt, warum ich dann herausgehen sollte. Daher bin ich richtig dann durchgedreht. Ich habe die echt nur noch angeschrien, weil ich zünd ja nicht mein Zimmer an, wo mein Computer, wo meine Anlage und wo meine ganzen CDs drin stehen. Alex zieht in eine eigene Wohnung. Ein Betreuer vom Jugendamt kümmert sich um ihn. Julias Eltern tauchen in ihren Erzählungen kaum auf, als habe es sie gar nicht gegeben. Die haben es rausgekriegt, wo ich 14 war. Haben sie mich das erste Mal gesehen, wo ich an der Tüte gezogen habe. Wegen Kiffen war denn das relativ egal, also dagegen hatten sie nichts, weil so schlimm, sag ich mal, ist Kiffen gar nicht. Nur, dass man halt immer abhängiger wird und dass die Drogen immer höher steigen. Erst wo ich dann anfing, Ecstasy zu nehmen, haben sie dann mich öfters rausgeschmissen, wieder aufgenommen, weil ich gesagt habe, ich nehme nichts mehr. Und dann ist ihnen nicht wieder aufgefallen, dass ich was genommen habe. Julia erzählt, wie sie erst bei Freunden wohnte, dann ins Heim ging. Ihr Gesicht bleibt unbewegt, ausdruckslos. Ihre Stimme gleichmäßig. Als Julia anfing zu kiffen, als sie 9, 10, 11 war, haben die Älteren in der Clique sie mitrauchen lassen, umsonst. Dann musste ich mir für meinen Konsum selber das Geld besorgen. Und wir sind in Geschäften klauen gegangen, haben Anlagen und sowas daraus geholt. Und dann haben wir dadurch das Geld gemacht und haben uns so die Drogen gekauft. Und ich habe zwischendurch von meinen Eltern Geld bekommen. Und ja, da brauchten wir halt nicht irgendwie uns keine Sorgen machen oder so. Zum Minimum waren 50 Euro ja, am Tag ausgegeben habe. Das war das Minimum. Mal habe ich von meinen Eltern mal 200, 300 Euro bekommen. Da ging nicht nur 50 Euro, sondern 150 Euro drauf. Und die anderen habe ich dann für Essen und Trinken gekauft. Und mit der Zeit hat man auch eigene Dealer kennengelernt. Zum Beispiel wie ich. Ich habe auch 4 Stück auf einmal kennengelernt. Und für einen habe ich gedealt. Er hat mich gleich genommen gesagt, ja, hier, kannst du verkaufen für mich? Dann habe ich gesagt, kein Ding. Am Hauptbahnhof in Hannover. Wir wollen ja auch ihr Geld machen. Zur Schule bin ich immer regelmäßig gegangen. Natürlich, also man sah halt ziemlich fertig aus und kam, vielleicht manchmal mit dem Stoff nicht mit, hat nie Hausaufgaben gemacht und man war halt super faul, man hatte irgendwie gar nichts mehr Bock. Und saß da echt nur rum so, ja, Hausaufgaben, ja, mache ich heute Abend. Da war man abends irgendwie genauso fertig, hat man gesagt, ja, kann ich ja morgen früh noch abschreiben. So Ende 6. Klasse, Anfang 7. Klasse, ich habe immer Gras mit zur Schule gebracht, habe mir dann einen Joint gebaut und dann war größere Tüte gebaut, damit auch alle mitrauchen können, die dabei waren. Und dann waren halt alle außer Klasse am Kiffen bei mir. Bis auf die, also sagen wir, zwei Stück waren nicht. Das waren aber auch die Streber, dann fand man so die Außenseiter. Dann hat man halt vor der Schule noch gekifft. Dann, was weiß ich, hat man sogar noch ab und zu zwischen der Schule gekifft. Dann nach der Schule, dann nach dem Essen. Also ich würde mal sagen, das war bei uns nachher wie manche Leute Zigaretten rauchen. Manche Leute rauchen ja nach dem Essen eine Zigarette, wir haben erstmal Köpfe geraucht. So einfach den Tag überstehen. Seit anderthalb Jahren gehe ich gar nicht mehr zur Schule. Da habe ich die Schule geschmissen, hatte keine Lust mehr. Kam nicht mehr aus dem Bett morgens, weil wir halt zu spät ins Bett gegangen sind. Und dann habe ich einfach auf die Schule so verzichtet. Wir hatten einen super korrekten Lehrer. Oder was heißt korrekt? Also er wusste ganz genau, dass ich da irgendwas gemacht habe. Weil das hat man mir auch angesehen. Also nicht wegen den roten Augen, die habe ich nachher gar nicht mehr gekriegt. Aber halt super Augenränder und ich war auch früher viel dünner. Und nee, also er hat das auch mitgekriegt und er hat mir irgendwann gesagt, solange ich den Unterricht nicht störe, Arbeiten gut schreibe und auch sonst keine Scheiße und wenn ich auch nicht in der Schule kiffe, dann hat er da nichts gegen. Wenn man Drogen nimmt, kann man kein normales Leben führen. Da kommt man nicht wirklich klar in der Welt. Wenn ich bereit bin, kann ich zum Beispiel in die Stadt oder wenn ich arbeiten müsste oder in die Schule gehen müsste, könnte ich nicht mehr da sein. Dann würde ich auf die Menschen nicht klarkommen, weil die zu viel reden. Dann würde ich alle auf einmal hören und dann würde das alles so schallen, das würde so laut sein. Und die Menschen würden sich alle für mich verändern. Die würden nicht mehr so aussehen, wie sie aussehen würden. Ich würde mich dann nur noch bekringeln vor Lachen, weil sie dann anders aussehen. Ich habe mir vielleicht rückwirkend gewünscht, dass meine Pflegemutter vielleicht irgendwann mal mich zur Seite genommen hätte und gesagt hat, Junge, hör mal zu, das kann so nicht angehen. Und die hat mich ja gleich rausgeworfen, als sie das rausgekriegt hat. Deswegen, und so ein bisschen mehr Unterstützung hätte ich mir schon gewünscht, auf jeden Fall. Aber ich meine, bei den Leuten, dass sie da nicht reagieren, ich meine, das hat man ja schon oft genug ausprobiert, hat man irgendwie eine Vergewaltigung vorgetäuscht und keiner macht was. Und genauso kann man das eigentlich auch vergleichen. Es war den allen eigentlich scheißegal, Hauptsache meine Kinder machen es halt nicht. Probieren tut Cannabis fast jeder Jugendliche. 4-7% derjenigen, die rauchen, entwickeln eine Abhängigkeit. Entscheidend ist eine gewisse Disposition. Die bringen jedoch immer mehr Kinder und Jugendliche mit, weil die familiären und gesellschaftlichen Bezüge, in denen sie aufwachsen, instabiler werden. Alex wippt mit den Füßen, manchmal mit dem ganzen Bein. Seine Spannung ist ansteckend. Julia unterdessen wirkt nach wie vor cool, unberührt, unberührbar. Sie zuckt höchstens einmal mit der Schulter, wenn sie darauf aufmerksam gemacht wird, dass sie doch erst 9 war. Oder 13, als sie auf dem Bahnhof Dealer ansprach. Mit 13 wissen andere gerade mal, wo auf dem Bahnhof die Klos sind. Das ging einfach immer weiter. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum das immer weitergegangen ist und der Konsum halt immer höher gegangen ist. Abhängig war ich nicht, nur es wollte mir keiner glauben, dass ich es nicht bin. Und mir ging es auch nicht schlecht, außer dass ich Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Nackenschmerzen jeden Tag habe. Aber das kommt vom Bett, also weil die Matratze mir zu hart ist. Irgendwas haben sie mir mal um die Ohren gehauen, Polytoximan oder so. Also ich habe echt alles reingeschmissen, was ich gekriegt habe. Wenn ich keine Pillen gekriegt habe, habe ich Speed gezogen. Wenn ich kein Speed gekriegt habe, dann habe ich Crack geraucht. Wenn ich das nicht gekriegt habe, habe ich Koks genommen. Und wenn gar nichts ging, dann habe ich mir halt super die Kante gegeben, also gesoffen und gekifft. Und dann war der Tag auch schon wieder zu Ende. Manchmal zappel ich ein bisschen so, dann wackelt alles so. Aber das, weiß nicht, das ist normal bei mir. Das habe ich auch, während ich breit gewesen bin, gemacht. Aber auf die Drogen. Ich meine, ich habe immer gesagt, ich brauche die nicht. Und wenn ich sie nicht habe, dann habe ich sie nicht. Dann muss ich darauf verzichten. Und? Aber niemand wollte mir glauben. Und dann habe ich gesagt, okay, mach mal den Entzug mit. Das Problem ist, meine Mutter ist an Heroin gestorben. Und ich kam auch selber darauf nicht klar, dass ich das jetzt auf einmal mache. Und mein Vater war Alkoholiker. Und das ist schon ziemlich schwer, wenn man irgendwann merkt, dass man genau der Spur folgt, in dem die Eltern irgendwie aufgehört haben. Und also ich habe echt Heulkrämpfe nachher geschoben. Habe echt nur noch geweint, weil mir klar geworden ist, was ich da eigentlich gemacht habe. Genau wie hier. Hier habe ich auch schon öfters geweint, weil hier wird einem erst richtig bewusst, was man überhaupt gemacht hat. bevor ich in die Entgiftung gegangen bin, habe ich noch ordentlich geraucht und sowas. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich da reinkomme, ist Schluss. Dann nehme ich nichts mehr. Und vorher habe ich mir noch die Birne ein bisschen vollgeknallt. Ja, da will man noch ein bisschen genießen. Die Grünen fordern die Legalisierung von Cannabis. Cannabis soll nicht legalisiert werden, sagt Alex. Auf keinen Fall. Sonst gäbe es noch mehr Drogenabhängige. Haschisch sei keine Einstiegsdroge, heißt es häufig. Ich kenne niemanden, sagt Julia, der vor seinem Ecstasy, Pillen, Speed und sonst was Konsum nicht gekifft hätte. Und zum ersten Mal verliert sie ein wenig die Fassung. Also ich finde es scheiße, wenn es legalisiert wird. Ich finde das einfach dumm. Alex schiebt seine Baseballmütze ein Stück zurück. Sein Gesicht? Jung und zugleich sehr alt. Alex war der Erste in der Klinik, der auf die Bitte nach einem Interview reagierte. Fast ein wenig ungeduldig, als wollte er etwas loswerden. Natürlich hatte ich mal eine Freundin oder, also wenn ich ehrlich bin, ich hatte bisher erst zwei richtige Beziehungen, natürlich irgendwann mal One-Night-Stands oder so, aber ich hatte bisher auch erst zwei richtige Beziehungen und die waren auch nicht lange, also die eine war jetzt halt, ich glaube, einen Monat und die andere, das war ein Jahr oder so. Das wurde einem nachher auch irgendwie egal. Okay, man ist halt ab und zu mal auf Party gegangen und hat dann halt mal ein Mädchen kennengelernt und ist mit denen irgendwo verschwunden oder so, aber so alles andere, so Hobbys und so, war einem nachher echt scheißegal. Weil es doch irgendwie, es ist eine Abhängigkeit. Es ist zwar nicht alles körperlich, aber es geht sehr viel im Kopf rum, auf jeden Fall. Und das ist auch hier das Problem, man kämpft ja echt mit seinen Gedanken. Ich habe super viele Drogenträume und wach auch mindestens zweimal in der Nacht auf. Und bin total nur am Schwitzen und am Frieren und bin total hebblich hier. Und wenn ich nicht hier irgendwas zur Beruhigung kriegen würde, also dann würde ich ja auch durchdrehen, auf jeden Fall. Weil hier kommt alles wieder hoch, was man halt in diesen 6 Jahren alles durchgemacht hat. Weil man hat es ja immer irgendwie runtergedrückt mit den Drogen. 3 Wochen dauert die Entgiftung. Aber dann sei er noch lange nicht drogenfrei, sagt Alex. Und wippt. Ich war ja auch schon mal im Juli hier und bin dann auch wieder super abgestürzt und 2 Wochen habe ich es geschafft, clean zu bleiben. Nur irgendwie bin ich dann wieder total abgestürzt, weil ich einen alten Kollegen wieder getroffen habe. Und kam halt an, ja, lass mal Heroin rauchen. Und ich meinte, ja, ich hatte es ja vorher schon mal gemacht. Und dann habe ich halt weitergemacht. Und also letztes Mal habe ich schon eigentlich eine ziemlich heftige Auslese gemacht. Aber dieses Mal muss ich auf jeden Fall noch eine heftige Auslese machen. Also da werden wahrscheinlich nur 2 oder 3 übrig bleiben. Die mir auch das letzte Mal schon gesagt haben, okay, wir unterstützen dich. Also die haben mir auch fast in die Fresse gehauen, als sie gesehen haben, dass ich rückfällig geworden bin. Meinten halt, oh Gott, bist du blöd, Alter, du hast es doch schon fast geschafft und 2 Wochen hast du doch schon durchgehalten und Mann, bist du blöd. Jetzt sieht Alex einen Moment lang richtig glücklich aus. Er lacht. Ja, weil man merkt halt, dass doch manche Leute zu einem stehen. Man merkt doch, dass man halt nicht allen scheißegal ist. Ich habe mich nie so richtig akzeptiert gefühlt und das war immer so mein Problem. Ich werde wahrscheinlich für 10 Monate auf Therapie fahren, also eine geschlossene Therapie. Und werde da irgendwie versuchen, mal wieder mit dem Leben klarzukommen. Um nicht immer gleich irgendwas, was heißt ich, wenn man traurig ist, dann nicht gleich irgendwas zu nehmen. Darum geht es mir eigentlich meistens. Da würde mich keiner reinkriegen. Weil ich nicht so bin wie manche Leute, die es wirklich dringend brauchen. Dann würde ich einen Platz besetzen und irgendwer anders würde wegen mir, weil der Platz besetzt ist, wahrscheinlich verrecken oder so. Wir werden später Maskenbildner werden. Ich habe 2 Wünsche eigentlich oder 2 Berufswünsche, was ich vielleicht gern machen würde. Vielleicht Sozialpädagogik. Leuten helfen, denen es genauso geht wie mir. Und das zweite ist meinen eigenen CD-Laden. Im Vergleich zur gesamten Bevölkerung sind die Zahlen der süchtigen Kinder noch gering. Doch es werden rapide mehr. Alex und Julia werden eines Tages vielleicht selber Kinder erziehen. Aber wie sollen sie das schaffen, wenn sie selbst nicht gelernt haben, mit dem Leben zurechtzukommen? Wenn ich jetzt rückgängig machen könnte, würde ich, und mit 9 Jahren, wo ich angefangen hätte, würde ich gar nicht erst anfangen. Da würde ich auch heute hier gar nicht sitzen. SWR2 Eckpunkt, mit 8 den ersten Joint, Cannabis als Einstiegsdroge, von Sabine Eichhorst. Sertao von Richard Galliano.